Kundgabe 2487. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.09.1942. Gabe der Beredsamkeit. Streiter Gottes. Die Gabe der Beredsamkeit wird allen denen gegeben, die für Gott streiten wollen, so sie benötigt werden im Glaubenskampf. Denn sie werden mit dem Schwert ihres Mundes zu Felde ziehen, gegen die Feinde des Glaubens. Sie werden Zeugnis ablegen müssen von der Wahrheit des göttlichen Wortes. Sie werden sich einsetzen müssen für Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt und seinen Namen bekennen müssen vor aller Welt. Und daher werden sie reden müssen ohne Scheu, denn es wird dies ihre einzige Waffe sein, derer sie sich bedienen dürfen. Aber des göttlichen Beistandes können sie ständig gewärtig sein. Denn Gott verlässt nicht seine Diener, die für ihn zu streiten sich bereit erklären. Und so wird er ihnen die rechten Worte in den Mund legen, und sie werden reden können. Und ein jedes Wort wird überzeugend klingen und auch alle überzeugen, die ernstlich die Wahrheit begehren. Und sie werden alles begründen können und daher den Menschen es leicht machen zu glauben, so sie dazu nur den Willen aufbringen. Und ihre Gegner werden sie mit Worten schlagen. Sie werden alle Einwände überzeugend widerlegen können und daher auch Anhänger finden, die den Worten Glauben schenken und nun in das Heer der Streiter Gottes übertreten. Und die für Gott kämpfen, werden auch immer Sieger bleiben, wenngleich es zuerst den Anschein hat, als gewinne der Gegner Oberhand. Denn Gott bildet sich zuvor seine Streiter aus. Und so sie nun reden nach seinem Willen, sind sie auch berufen, zu kämpfen für seinen Namen. Denn Gott selbst führet seine Streiter in den Kampf. Er bedienet sich ihrer, um durch ihren Mund zu reden und die Menschen zum Glauben zu führen. Amen.